24. Kapitel. Die Irrfahrt des Korakels. Es war heller Tag, als ich erwachte und mich an dem Südwestende der Schatzinsel auf den Wogen sah. Die Sonne war aufgegangen, befand sich aber noch hinter der gewaltigen Felsmasse des Fernrohrs, das auf dieser Seite mit furchtbar steilen Wänden beinahe bis an das Meer heranreichte. Die beiden anderen großen Berge der Insel sah ich ganz nah. Ich war kaum eine Viertelmeile nach der See hinaus und dachte sofort daran, mich an das Land heranzupaddeln. Diesen Gedanken gab ich aber bald auf. Die Brandung tobte furchtbar zwischen den Felsblöcken, die von den Bergen herab an den Strand gerollt waren. Von Sekunde zu Sekunde prallte schäumend eine Riesenwoge gegen die Klippen an, und ich sah, dass ich an dieser Küste zerschmettert werden musste, wenn ich mich heranwagte. Aber das war noch nicht alles. Auf flachen Felsvorsprüngen sah ich unfassbar große, schleimige Ungeheuer kriechen, Weichschnecken von unglaublicher Größe, mindestens 40 bis 50 an der Zahl, deren bellendes Geheul den Widerhall der Felsen weckte. Ich habe später erfahren, dass es Seelöwen waren, vollkommen harmlose Tiere. Aber der Anblick dieser Ungeheuer in Verbindung mit der tosenden Brandung war mehr als genug, um mich von einem Landungsversuch an dieser Stelle abzuhalten. Lieber wollte ich auf dem Wasser verhungern, als es mit solchen Gefahren aufzunehmen. Übrigens hatte ich noch eine andere und bessere Aussicht auf Rettung vor mir. Nach Norden zu erstreckt sich eine lange ebene Fläche, die bei tiefem Wasserstande einen Streifen gelben Sandes zutage treten lässt. Und noch weiter nördlich davon befindet sich ein anderes Vorgebirge, das Waldkapp, wie es auf der Karte bezeichnet war, mit hohen grünen Fichten, die bis an den Strand heranreichten. Ich erinnerte mich, was Silver von der Strömung gesagt hatte, die längs der ganzen Westküste der Schatzinsel nach Norden fließt, da ich an meiner Lage erkannte, dass ich bereits in diese Strömung hineingeraten war, so zog ich es vor, alle meine Kraft auf einen Versuch zu verwenden, das freundlicher aussehende Waldkapp zu erreichen. Ich befand mich in einer großen, sanften Dünung. Da der Wind beständig und nicht stark nach Süden blies, so fand kein Kampf zwischen ihm und der Strömung statt, und die Wogen hoben und senkten mich, ohne sich zu brechen. Wäre es anders gewesen, so hätte ich längst umkommen müssen, aber unter diesen günstigen Umständen erwies mein kleines, leichtes Boot sich als überraschend sicher. Ich lag noch immer auf dem Boden ausgestreckt, und wenn ich einmal ein Auge über das Dollbord erhob, sah ich oft eine gewaltige blaue Höhe, dicht über mir. Aber das kleine Korakel machte nur einen kleinen Sprung, tanzte wie auf Sprungfedern und glitt auf der anderen Seite, leicht wie ein Wasservogel, in das Wellental hinab. Nach einer kleinen Weile wurde ich sehr kühn und richtete mich auf, um meine Geschicklichkeit im Paddeln zu versuchen. Aber selbst eine kleine Veränderung in der Verteilung des Gewichtes macht für ein Korakel sehr viel aus. Kaum hatte ich die Bewegung gemacht, so gab das Boot sofort seine sanfte, hüpfende Bewegung auf und fuhr in einen so steilen Wellenabgrund hinunter, dass mir schwindlig wurde. Dann bohrte es seinen Bug tief in die Seite der nächsten Woge, dass das Wasser um mich herumspritzte. Ich wurde völlig durchnässt und bekam einen großen Schreck. Sofort nahm ich meine alte Lage auf dem Boden des Bootes wieder ein, woraufhin das Korakel offenbar wieder zur Besinnung kam und mich so sachte wie zuvor durch die Wellen trug. Es war klar, dass man es nicht stören dürfte. Da ich aber auf diese Weise den Kurs meines Bootes nicht lenken konnte, was für eine Hoffnung blieb mir da noch, das Land zu erreichen?